Elektra, wenn das rechte Blutopfer unterm Beile fällt, dann träumst du nicht länger. Klytämnestra, also wüsstest du, mit welchem geweihten Tier? Elektra, mit einem ungeweihten. Klytämnestra, das drin gebunden liegt? Elektra, nein, es läuft frei. Klytämnestra, und was für Bräuche? Elektra, wunderbare Bräuche und sehr genau zu üben. Klytämnestra, rede doch. Elektra, kannst du mich nicht erraten? Klytämnestra, nein, darum frag ich den Namen, sag, des Opfertiers. Elektra, ein Weib. Klytämnestra, von meinen Dienerinnen eine? Sag, ein Kind, ein jungfräuliches Weib, ein Weib, das schon erkannt vom Manne? Elektra, ja, erkannt, das ist's. Klytämnestra, und wie das Opfer, welche Stunde und wo? Elektra, an jedem Ort, zu jeder Stunde, des Tages und der Nacht. Klytämnestra, die Bräuche, sag, wie brächt ich's dar, ich selber muss? Elektra, nein, diesmal gehst du nicht auf die Jagd mit Netz und Beil. Klytämnestra, wer denn, wer bringt es dar? Elektra, ein Mann. Klytämnestra, Ägist? Elektra lacht, ich sagte doch ein Mann. Klytämnestra, wer gibt mir Antwort, vom Hause jemand oder muss ein Fremder herbei? Elektra zu Boden stierend, wie abwesend, ja, ja, ein Fremder, aber freilich ist er vom Haus. Klytämnestra, gib mir nicht Rätsel auf, Elektra, hör mich an, ich freue mich, dass ich dich heute einmal nicht störrisch finde. Wenn Eltern hart sind, ist es stets das Kind, das sie zur Härte zwingt. Kein strenges Wort ist ganz unwiderruflich. Und die Mutter, wenn sie schlecht schläft, denkt lieber sich das Kind im Ehebett, als an der Kette liegen. Elektra, da geht's dem Kinde umgekehrt. Das dächte die Mutter lieber tot, als in dem Bette. Klytämnestra, was murmelst du? Ich sage, dass kein Ding unwiderruflich ist. Geht denn nicht alles vor unseren Augen über und verwandelt sich wie ein Nebel? Und wir selber, wir und unsere Taten, Taten. Wir und Taten. Was das für Worte sind, bin ich denn noch, die es getan? Und wenn, getan, getan, getan, was wirfst du mir dafür ein Wort in meine Zähne? Da stand er, von dem du immer redest. Da stand er und da stand ich und dort Ägist. Und aus den Augen die Blicke trafen sich. Da war es doch noch nicht geschehen. Und dann veränderte sich deines Vaters Blick im Sterben so langsam und grässlich, aber immer noch in meinem hängend. Und da war es geschehen. Dazwischen ist kein Raum. Erst war es vorher und dann war es vorbei. Dazwischen habe ich nichts getan. Elektra, nein, die dazwischen liegt, die Arbeit, die tat das Beil allein. Klytämnestra, wie du die Worte hineinbringst. Elektra, nicht so tüchtig noch so flink, wie du Axthieb auf Axthieb. Klytämnestra, davon will ich nichts hören, schweig. Wenn mir dein Vater heute entgegenkäme, so wie ich mit dir da rede, könnte ich mit ihm reden. Zwar kann sein, mich schauderte, doch kann auch sein, ich könnte zärtlich zu ihm sein und weinen, wie wenn zwei alte Freunde sich begegnen. Elektra, grässlich, sie redet von dem Mord, als wäre es ein Zank vorm Nachtmahl. Klytämnestra, sag du deiner Schwester, sie soll nicht so wie ein verschreckter Hund vor mir ins Dunkel flüchten.